And es gibt Reis, Baby. Schüttel dein Haar für mich. Oh, Baby, schüttel dein Haupthaar für mich. Oh, Baby, dein Haar für mich. Schüttel dein Haupthaar. Gute Gott.